Ja, das wäre eine Geschichte, Nadja. Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Schön, ja, dass du angerufen hast und sie uns erzählt hast. Und vor allen Dingen schön, dass du so glücklich bist und letztendlich doch alles gut dann sich zum Guten gekehrt hat. Das stimmt. Trotzdem sollte man das, denke ich, immer den Kindern so früh wie möglich machen. Ja, das glaube ich auch. Denke ich auch. Ja. Alles Liebe, alles Gute dir. Danke gleich. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Uwe Petersen und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder